So, Jan, Torben, Jacqueline und Hans-Jenny, jetzt würde mal schön Weihnachtsflöte gern, machen der Mutti ja Freude. Ach nee, muss das sein? Helle, weil die Scheißflöterei. Echte. Me. Mir ist ein Ross entsprungen, wie schon die Englein singen oder die Nibelungen. Was kümmert's mich? Hauptsache auf dem Gabentisch sind Geiz ist geil Geschenke.